Kundgabe 1607. Empfangen durch Bertha Dudde am 11.09.1940. Tote und lebende Materie. Zerstörungswerk. Katastrophen. Das Geistige in der Materie ersehnt seine Freiwerdung, denn es fühlt das Es Umgebende als Last und Bedrückung. Es ist in Freiheit geschaffen worden, und daher ist aller Zwang in der Form ein qualvoller Zustand, dem es entfliehen möchte, was es aber willkürlich nicht kann. Und darum erfüllt es die ihm zugewiesene Aufgabe, um der jeweiligen Form entfliehen zu können. Es muss nun entweder dienen oder in der Form undenkliche Zeiten verharren. Einen anderen Ausweg gibt es für das Geistige nicht. Uranfänglich nun ist das Geistige noch voller Widerstand gegen Gott und weigert sich auch zu dienen, das heißt, in dienende Tätigkeit zu treten. Es bleibt also untätig, und diese Untätigkeit trägt ihm endlose Zeiten des Gebanntseins ein. Es kann das Geistige nicht eher aus der festen Form befreit werden, bis es sich zum Dienen entschließt. Dann aber ist ihm auch die Möglichkeit gegeben zu immer rascherem Wechsel seiner Außenform. Denn der Wille zum Dienen ist nun rege geworden durch die Aussicht auf endgültige Befreiung aus jeglicher Form. Alles in Tätigkeit befindliche Geistige ist also lebende, alles untätige Geistige tote Materie, obgleich der Begriff Tod etwas anderes bedeutet als leblos. Tod heißt in gebanntem Zustand untätig sein. Leben dagegen eine gewisse Freiheit haben, um sich betätigen zu können. Die tote Materie birgt also noch sehr unreifes Geistiges, das heißt gottfernes, sich auflehnendes Geistiges, das erst durch Jahrtausende Leiden und Qualen des Gebanntseins ertragen muss, bis es sich zur Tätigkeit entschließt. Das heißt, den Willen zur Annäherung an Gott empfindet. Ist dieser Wille rege geworden, dann wird das Geistige durch Gottes Willen aus seiner Verbannung erlöst. Es wird frei und strebt nun andere Verkörperungen an, um sich völlig zu befreien, um den Musszustand einmal beenden zu können. Dieses Freiwerden des Geistigen aus der festen Form kann nur in der Weise stattfinden, dass Gott der Außenhülle gebietet, sich zu lockern. Das heißt, die ehemals feste Form muss irgendwie aufgelöst oder zerstört werden, um das in ihr sich bergende Geistige freizugeben. Und dieser Vorgang bedeutet immer ein Zerstören der Materie, das nun durch Menschenhand oder auch durch Gottes Willen, durch Elementarkräfte vor sich gehen kann. Immer aber ist der göttliche Wille Voraussetzung. Ansonsten das Geistige vorzeitig frei wird und, da es für die nächste Außenform noch nicht reif ist, nun sein Unwesen treibt und das schon reifere Geistige bedrängt oder zu rascherer Tätigkeit antreibt. Und dieses wieder hat zur Folge, dass unerklärbare Vorgänge in der Natur, im Pflanzen- und Tierleben zutage treten, die beunruhigend wirken auf das Geistige, das schon im Stadium des freien Willens ist, also den letzten Entwicklungsgang auf Erden angetreten hat, der aber eben seinen freien Willen missbraucht hat, indem er das unreife Geistige vorzeitig aus seiner Form befreite durch Zerstörungswerke, die dem Willen Gottes nicht entsprachen. Alles, was Sünde ist, das heißt, wider die göttliche Ordnung gerichtet ist, zieht die gerechte Strafe nach sich. Und so werden auch die Menschen selbst die Folgen tragen müssen, die das entsetzliche Zerstörungswerk durch Menschenhand heraufbeschwört. Es sind ungeahnte Katastrophen die ganz natürliche Auswirkung dessen, was menschlicher Hass und menschliche Lieblosigkeit zuwege bringen. Und also gehet die Welt einem Geschehen entgegen, das unvorstellbar ist in seinen Ausmaßen und seinen Folgen. Denn Gott lässet nicht ungestraft eingreifen in sein Schöpfungswerk. Er hindert zwar den freien Willen der Menschen nicht, doch nimmermehr kann er es zulassen, dass das Geistige in seinem Entwicklungsgang gehemmt wird aus purer Rachgier und Zerstörungswut der Menschen. Denn es ist ganz allein Gottes Sache, das Amt eines Rächers zu übernehmen. Ihm allein soll jede Schuld übergeben werden, auf dass er den gerechten Richterspruch fälle. Amen.